Acknowledging the character for zero, far away from one's own past. Now that the poem is bright shadow that smells like medicine. To the beloved. Thank you. Gegend ist das Geben, die wir den Zollen. Chapters, the three most distant clouds. Thank you. after the death. The wonderful plot. Aufgabe. Eine deutliche Sache ist, die das Sagen bricht, im Stillen das Zusagen bricht, die Stille schluckt, das Gegenteil verdrängt, das Warten ist. Seite an Seite, Gegenseite. Warten ist Möglichkeit. Im Laufen nach Möglichkeiten, Warten auf Möglichkeiten. Möglichkeiten, die mir nichts tun, tun nicht mehr, zum Pausen zu. Das Aufnehmen setzen, das Offennehmen, das Offenlassen netzen, freie Wahl. Stimmen, die auslaufen, auslaufen lassen, eine schöne Stelle das. Sprechen mit dem Mund, im Meiden vom Mund auflaufen lassen. Im Anlaufen weiter. Das Weitere anlaufen lassen. Ein Pass mit Möglichkeiten. Möglichkeiten, die mir nichts tun.